Laut der Meldung des südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Seori hielt am 25. Juni auf dem Platz des Tors Gwanghwa in Seoul rund 10.000 Personen, darunter Hinterbliebene der Opfer des Schiffsbruchs von Sewol, Arbeiter, Bauern und Bürger, ein gesamtnationales Treffen ab, auf dem sie die Revidierung des Sondergesetzes über das Schiff Sewol verlangten. Die Redner prangerten an, dass die Regierung von Park Geun-hye ohne gesetzlichen Grund die Frist der Ermittlungstätigkeit des Sonderuntersuchungskomitees für Schiffbruch von Sewol bis zum 30. Juni bestimmt hat und administrative Schritte für dessen zwangsweise Auflösung unternimmt. Nach dem Meeting gab die Kampfdirektion für Generalmobilmachung der Bevölkerung den 12. November als den Tag der Generalmobilmachung der Bevölkerung bekannt und erklärten, an diesem Tag einen Massenkampf zu entfalten. Die südkoreanischen Behörden setzten ca. 11.000 Polizisten der 120 Kompanien für die Bewachung des Ortes des Meetings ein, sodass eine gespannte repressive Atmosphäre herrschte. Die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Seori brachte am 23. Juni einen Artikel gegen die Partei der Neuen Welt, die den Oppositionsparteien vorschlug, für die Ausschließung des Blauen Hauses von den Objekten der Ermittlung des Sonderuntersuchungskomitees für Schiffbruch von Sewol die Frist der Tätigkeit des Komitees zu verlängern.